Ich will in Ruhe zocken. Warum rufen hier ständig irgendwelche Leute an und wollen meine Hilfe? Da klingelte gestern wieder das Telefon. Da war so ein Honk dran und sagte: Mein Internet ist weg. Was soll ich denn jetzt machen? Da sagte ich: Nehmen Sie doch mal einen Hammer und hauen Sie auf den Router drauf, aber mit Schmackes bitte. Daraufhin war die Verbindung unterbrochen. Ich zockte weiter Half-Life 2 Deathmatch und hab gerade eine Glückssträhne. Mit nur einer Mine habe ich gleich 6 Spieler geknallt. Mann, das Screenshot sieht echt geil auf. Ich hatte gerade richtig Spaß. Da klingelte wieder das Telefon. Mann? Ey, bin ich hier ein Callcenter oder was? Callcenter. Da werde ich direkt angepüpelt. Er hätte sich vor 20 Minuten einen neuen Kühlschrank gekauft. Aber warum brennt da drin immer das Licht? Ich legte auf und hatte wieder ein paar Headshots hingelegt. Meine Killserie in Half-Life 2 D-Schmatsch war hoch. Fuck, Digga, Scheiß-Telefon. Sag mal, bin ich hier im Irrenhaus gelandet? Steht hier Callcenter auf meinem Haus oder was ist hier los? Guten Tag, ich kann mich nicht mehr in dieses Internet einloggen. Sir, dann müssen Sie das Kabel, das in Ihre Telefondose geht, einmal bitte durchschneiden. So, Chunks, weiter zocken, ich campe oben auf der Lampe. Da, da guckt einfach keiner hin und das Licht blendet die Spieler unter mir. Ich zog meine Magnum raus und baller Arte in Headshot dem anderen. Geil! Einen habe ich die Eier weggeschossen, da klingelte wieder das Telefon. Ich wollte erst gar nicht rangehen, aber Rich tat es doch, da sagte eine Stimme. Ganz hallo, ich kann mich nicht mehr in mein E-Mail-Tool ein. Ich fragte, haben Sie Ihr Passwort vergessen? Nein, einer von Ihren Mitarbeitern war gerade hier und hat uns das alles eingerichtet, aber ich komme nicht mehr in mein E-Mail-Tool. Ich sagte zu dem Typen, der am Telefon mich anfaucht, wie die Katze meiner Schwester. Wie lautet denn Ihr Passwort? Das müssen Sie doch nur in das Feld eingeben. 7 Sterne in das untere Feld und oben nur Leerzeichen. Ich lachte mich weg, ich lag den Hörer wieder auf, erzählte das im Voice-Chat und zockte weiter. Das geht hier so schon seit 2 Tagen! Jetzt klingelt das Telefon schon wieder, Mann, was wollen die alle von mir? Ich bin hier kein Callcenter! Ich nahm den Hörer ab, legte ihn neben das Telefon, zockte mit meinem Bros, nun kommt das Reich, ich hatte die Bombe drin, stell ich zum B-Spot, ich stellte die Bombe ein, hatte ein paar Lags, plötzlich waren sie nur noch 8 Sekunden auf der Uhr, vor Schreck brüllte ich in das Headset, Achtung, ich hab die Bombe gelegt, verpisst euch hier schnell, es gab ein mega Knall, ich habe beim Zocken immer das Headset auf dem Tisch liegen und meine Sound da war, ich hab immer bis still, hieß nun, jetzt steht hier das Gummo noch auf, dann war ich voll, das war hier kein Callcenter, Callcenter, Callcenter, ich nahm den Hörer ab, legte ihn neben das Telefon und zockte mit mein Bros nun Counter-Strike. Ich hatte die Bombe und schlich mich zum B-Spot. Ich stellte die Bombe ein und hatte ein paar Lags. Plötzlich war nur noch 8 Sekunden auf der Uhr. Vor Schreck brüllte ich in das Headset. Achtung, ich hab die Bombe gelegt, verpisst euch hier schnell. Es gab ein Mega-Knall, ich habe beim Zocken immer das Headset auf dem Tisch liegen. Und meine Sound war eingeschaltet, das knallte so mega stark, so dass mein Stuhl am Arsch spüren konnte. Callcenter, Callcenter. Nach 4 weiteren Runden bemerkte ich, dass der Telefonhörer noch immer neben dem Telefon liegt und immer noch dieser Vollhonks in der Leitung ist. Ich nehm den Hörer und knallte ihn auf das Telefon. Im selben Moment klingelte das Telefon wieder. Ich riss das Kabel raus und warf das Telefon aus dem offenen Fenster. Im selben Moment klingelte es an der Haustür. Aber ich wollte weiter zocken. Ich schreite in das Headset. Wer hat jetzt die Bombe? Plötzlich, nur 2 Sekunden später, nachdem ich in das Headset schriete, wer die Bombe hat, standen 8 Bullen in meinem Zimmer und zielten mit echten Waffen auf mich und einer rieß mich auf Stuhl und ehe ich es peilte, was los war, lag ich auf dem Boden und hatte die Hamburger 8. Ich brauchte ein paar Sekunden, um zu begleiten auf mein Buch. Und uns sagt ein Webinar, ganz hier noch passiert und die Bombe ist explodiert. Das knallte so massiv über die Sound war, dass die echten Bullen hier im Siebte. Die Bude blöd durchsiebte. WTF, Digga. Nach 24 Stunden wurde ich freigelassen. Die Bullen haben